Deutschlandfunk. Rock etc. Ian McCulloch, Sänger der englischen Band Echo and the Bunnymen, sagte früher gern: Wir sind die beste Band der Welt. Sein gesundes Selbstbewusstsein und auch seinen Humor hat er sich bis heute bewahrt, obwohl die Gruppe die besten Zeiten lange hinter sich hat. Nach enormen Erfolgen vor rund 20 Jahren spielen die Bunnymen heute nur noch vor einer kleinen, treuen Fangemeinde. Bei einem Konzert in Hamburg verabredete sich Paul Baskerville mit ihm und merkte, dass bei McCulloch neben Humor auch Sarkasmus und Enttäuschung eine Rolle spielen. The Killing Moon von Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen in ihrer Blütezeit. Es war weltweit eine große Hit-Single 1984. Echo and the Bunnymen waren Post-Punk-Zeitgenossen von Bands wie U2 und The Sound, Teardrop Explodes und Wah. Man glaubte damals, dass all diese Bands groß rauskommen würden. Nur U2 hat es im großen Stil geschafft. In den 80er Jahren hatten the Bunnymen Chart-Erfolge in vielen Ländern, auch in Amerika. Aber es war nicht mit U2 vergleichbar. Echo und the Bunnymen existieren noch, allerdings nur noch mit mäßigem Erfolg. Dazu der Sänger der Band, Ian McCulloch. Part of me thinks, God, I wish we had a sold out, you know, and I could be sitting on a yacht, you know, and not having to be in... Ein Teil von mir denkt, oh Gott, ich wünsche, wir hätten den kommerziellen Ausverkauf begangen. Dann könnte ich auf meiner Yacht sitzen und ich müsste mich nicht in diesem schlechten Hotel aufs Konzert vorbereiten. Letztendlich ist Echo and the Bunnymen eine der besten Bands aller Zeiten. Manchmal kommt es uns aber nicht so vor, weil wir nicht entsprechend gewürdigt werden. Ich denke manchmal, dass es eher ein seelischer Ausverkauf sei, sich abzurackern, wie wir es tun. Vielleicht sind wir diejenigen, die unsere Seelen verkauft haben. Naja, ich habe gerade einen schlechten Tag. Cash your chips in early on now. I'm just having a bit of a bad day. Let's do it. Das war Scissors in the Sand von dem aktuellen Album Siberia von Echo and the Bunnymen. Ian McCulloch ist ein frustrierter Künstler. Er sehnt sich nach mehr Erfolg. Ich wies ihn darauf hin, dass Geld verdirbt, dass wenn er nicht satt und zufrieden sei, hätte es den Vorteil, dass er künstlerisch hungrig bleibt. Das wollte er aber nicht hören. Er ist auch kein Fan von dem Kiez in Hamburg. I love loads of money, that's for sure, just because now the creative edge is born with that. It's like I've had loads of money through the years and I'm still, you know, I suppose. Ich hätte gerne ganz viel Geld. Man wird mit dem kreativen Geist geboren. Geld endet daran nichts. Ich habe viel Geld gehabt und im Vergleich zu manchen Leuten geht es mir noch gut, aber ich wünsche, ich hätte so viel Geld, dass ich das Konzert auf der Reeperbahn absagen könnte. Ich hasse die Reeperbahn. Ich fühle mich scheiße hier. Es ist schrecklich. Ich hasse auch das Pigalle-Viertel in Paris, obwohl ich sonst Paris liebe. Warum müssen Sie Konzertclubs in diesen scheiß Gegenden haben? Ich mag das Sexgeschäft nicht. Man erzählt gerne, dass Prostitution das älteste Gewerbe der Welt sei. Es ist aber auch das schmutzigste Gewerbe. Es gibt keine gute Seite der Prostitution. Profession in the world, but it's also the scummiest profession, and there's no good side to it. You. The Promise von Echo and the Bunnymen von dem Album Heaven Up Here 1981. Hugh Jones, der 81 Heaven Up Here produzierte auch das aktuelle Album Siberia. 24 Jahre waren vergangen, ohne dass die Band mit ihm zusammenarbeitete. Man könnte daraus schließen, dass sie den alten Zauber von Heaven Up Here wieder entdecken wollten. It might do, yeah. I mean, it's got a lot of spirit. But I'd like to think it's got a lot of the spirit of Siberia, because to me the new songs, there's no songs about Turquoise Days or... Das neue Album hat die Bunnymen Essenz, stimmt. Aber ich hoffe, dass das neue Album Siberia seine eigene, neue Essenz hat. Auf dem neuen Album gibt es keine Songs, die Turquoise Days erwähnen. Auf Heaven Up Here war jedes zweite Wort Heaven und beim neuen Album ist das nicht der Fall. Das aktuelle Album ist aber mit den Platten Heaven Up Here und Porcupine verwandt. Wir hatten uns mit dem Debütalbum Crocodiles als neue Post-Punk-Band etabliert. Die Plattenfirma wollte, dass wir kommerzieller werden. Aber mit Heaven Up Here schlugen wir unseren eigenen künstlerischen Weg ein. Alle möglichen anderen Bands bezeichneten uns als ihre Lieblingsband und wir waren auf Platz 1 der Hipness-Charts. In letzter Zeit haben wieder Bands wie Coldplay uns lobend erwähnt und das gab uns das Gefühl, dass wir vielleicht wieder an der Reihe sind, mehr Anerkennung zu bekommen. Letztendlich sind wir die Bunnymen, die ihre originelle Bunnymen-Sache machen. Listening or waiting for what we might do next, you know, and all it is the Bunnymen doing the true Bunnymen thing. Here I am. Parthenon Drive von Echo and the Bunnymen von dem Album Siberia. Ian McCulloch, der Sänger von Echo and the Bunnymen, galt schon immer als arrogant, aber manche haben seinen Humor nicht verstanden. Einerseits ist er schon sehr überzeugt von sich, andererseits hat er die typische nordenglische Bodenständigkeit. Wenn man was Pathetisches sagt und es schafft, es humorvoll zu verpacken, kann man sich alles erlauben. Some kind of self-deprecation where you know that your mate is going to tell you that you're a tithead if you do a bono, you know. Plus I don't have the phone numbers he's got anyway. Wir waren irgendwie immer etwas selbstironisch. Ich wusste, dass irgendein Kumpel sich sonst über mich lustig gemacht hätte, wenn ich versucht hätte, mich wie Bono aufzuführen. Außerdem verfüge ich nicht über Bonos Kontakte. Die Cowboy-Hüte habe ich auch nicht. Ein spanischer Journalist sagte mir vor kurzem, dass Bono im Laufe der Jahre immer wieder neue Haarschnitte gehabt hätte, während ich immer denselben gehabt hätte. Ich meinte eben, dass Bono immer noch auf der Suche nach einem guten Haarschnitt sei. Was für eine Frage. Das Wichtigste für mich ist, Leute zum Lachen zu bringen. So bleibe ich seelisch gesund. Es ist wichtiger als mein Job als Sänger. Wenn ich Songs schreibe, gefährdet es eher meine seelische Gesundheit. Ich bin das witzigste Arschloch auf diesem Planeten, aber nicht unbedingt, wenn ich in Hamburg bin. But making people laugh, I'm the funniest bastard on the planet. It's just not necessarily when I'm in Hamburg, you know. Wish that you were here, down amongst the dust. Need someone to help me, you need someone to trust. There's something in these tears, turning me to rust. I need someone to help me, you need someone to touch. Give me one more try, and I'll come flaking back to you. Wish that you were here, wish that it was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all scars where the pleasure turns to pain. Bringing the light, the bright and the shining red direction, and then take me home again. Just when you think it's over, just when you think it's done, out of every nowhere, you never see it come. I know the lines are showing, I can't keep them in. Like everybody's story, it's written on the skin. Give me one last try, and I'll make it up to you. I wish that you were here, wish that I was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. Bringing the light, bright and shining red direction, and then take me home again. Wish that you were here, down amongst my dust. Need someone to help me, you need someone to trust. There's something in these tears, turning me to rust. Wish wish that you were here, wish that it was us. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. Putting in the light, bright and shining right direction, and then take me home again. Take me home again. Take me home again. La la la la la la la la la la la la. Everything's gonna be alright. Rust von Echo and the Bunnymen von dem Album What Are You Going to Do With Your Life 1999. Ian McCulloch, der Sänger von The Bunnymen, wirkt nicht bescheiden, aber gerade wie er laut nachdenkt, macht ihn sympathisch. Er mag sich keine Gedanken über die Wirkung seiner Wörter, auch wenn die Wirkung eher ungünstig für ihn ist. Es ist ihm zum Beispiel egal, ob er missgünstig und neidisch rüberkommt. Er ist einfach zu ehrlich, um solche Gefühle zu verbergen. Heaven Up Here, it was, I mean, all I did with the Joshua Tree was do Heaven Up Here a few years later with a few more kind of cliched things, you know. That's all I did. Try to take some kind of bunny men. Als U2 das Album Joshua Tree herausbrachten, taten sie nichts anderes, als Heaven Up Here nachzuahmen und es mit einigen Rock-Klischees zu ergänzen. Sie klauten die Bunnymen-Stimmung. Man bezeichnete uns gerne als eine düstere Band. Das stimmt nicht. Wir hatten eine solche breit gefächerte Farbpalette. Wir konnten schon sehr intensiv sein mit Songs wie The Disease und Over the Wall. Ich schrieb aber auch richtige Ballade über tanzende Pferde. Wir waren nicht nur experimentell, aber die Texte waren ätherisch, himmlisch, metaphysisch und weniger irdisch. Wir hätten nie wie U2 über Pride in the Name of Love gesungen. Was für banale Scheiße. Ich wollte eher das Gehirn des Hörers erreichen als das Herz. Herzen sind wankelmütig, Gehirne sind zuverlässiger. Ich dachte schon immer, dass der Verstand verlässlicher ist als das Gefühl. Hast du dein Bier noch nicht angerührt? Lass es lieber, es ist warm. You know, the heart, it's like, hearts are fickle, brains, it's fact, innit? Obviously heartfelt stuff, but I always thought that you can't argue with the mind. And have you had any of that beer? No, don't, it's warm. Bring On the Dancing Horses von Echo and the Bunnymen, eine Single von 1985. Ian McCulloch ist fast wie eine Karikatur eines Liverpoolers. Frech, lustig, ironisch. Er hat sich den Akzent gar nicht abgewöhnt. Er stammt aus der Arbeiterklasse und hatte trotz Armut eine glückliche Kindheit. I'm from Norris Green, which is like the pitch that kid. But at the time I wasn't. I just got into Ziggy Stardust and thought it was all out of space anyway, you know. And we had a grass verge in a tree over the road, so it looked okay from the window. Ich komme aus Norris Green. Das Viertel gilt als das allerletzte. Aber damals stand ich auf Ziggy Stardust und dachte, dass die Gegend sowieso außerirdisch sei. Wir hatten auch ein bisschen Rasen mit einem Baum gegenüber vom Haus. Also sah es ganz nett aus. Den Schatten vom Baum empfand ich als mystisch. Ich spielte meine Platten und konnte den Baum vom Fenster aus sehen. Der Baum vermittelte eine gemütliche Dunkelheit, die mir gefiel. Magische Bäume werden im Stück Scissors in the Sand auf dem neuen Album erwähnt. Die Leute in meiner Schule sagten über Bowie, dass er schwul sei. Ich war von Bowie begeistert, aber meine Mitschüler sagten nur, er sei schwul. Was anderes fiel ihnen nicht ein. Ich sah es anders. Ich fand, dass Bowie unglaublich aussah, wie ein Mann von den Sternen. Meine Mitschüler kauften Elton John Platten und sie dachten, dass der gute alte Elton heterosexuell sei. I just didn't see it. I just thought he looked unbelievable, like a starman, you know. And I was made up that no one else, you know, they were all, and they were buying Elton John records, thinking, you know, good old Elton and hetero, you know. Not the promises of what tomorrow brings. I need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can give. Skin is where I hide love that always gets me on my knees. Then I want more than I can give. Just trying to, trying to, trying to forget. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Now, I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out the door you're running in. So I want more than I can give. coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows. Nothing Lasts Forever von dem Album Evergreen 1997. Das war das Comeback-Album. Die Band war nämlich 9 Jahre auseinander. Es waren die üblichen Müdigkeitserscheinungen. Der Drummer Peter Freitas kam 1989 beim Motorradunfall ums Leben. Aber die Band hatte sich schon getrennt. Sein Tod hatte nichts mit der Trennung zu tun. Der Gitarrist Will Sargent machte ohne McCulloch weiter und nannte die Band einfach The Bunnymen. McCulloch versuchte sein Glück mit Soloplatten und mit der Band Electrofiction. Nun sind Sargent und McCulloch seit 97 glücklich vereint. Because I often say that me and Will are the Burton and Taylor of rock. Really? Well, that's good, because it is. It's like that almost, it's, you know, predestined thing, you know. Ich sage immer, dass Will und ich die Burton und Taylor des Rocks sind. Sie heirateten zweimal, nicht wahr? Also Will und ich sind dazu prädestiniert, zusammen zu bleiben. Und wenn man Bilder von Liz Taylor in ihrer Blüte sieht, kann man Richard Burton verstehen. Übrigens bumse ich Will nicht. Ich dachte, dass ich Richard Burton bin, Will wäre dann Liz Taylor. Aber ich könnte auch Liz sein. Als wir wieder vereint waren, war der Zeitpunkt genau richtig. Nothing Lasts Forever hatte ich 1991 als Demo geschrieben, aber das Lied wurde erst richtig 1996 zu Ende komponiert. Ich hätte es gehasst, wenn das Lied als Electrofiction-Titel erschienen wäre. Ich wollte es von der Soloplatte aufheben, aber Will war dabei, mich zu bearbeiten, Echo and the Bunnymen wieder ins Leben zu rufen. Ich hatte seit Jahren Nein gesagt. Ich ging eines Abends schlafen und war auf einmal ganz aufgeregt von der Vorstellung und überhaupt fühlte ich mich wie neu geboren. Es schien alles zu passen. Es war, als ob ich wieder das Ventil gefunden hatte, um meinen Songs den richtigen Kontext zu geben. It was like I'd been given the outlet again to just something to make the songs have the true meaning. Myself until I see another hurdle approaching. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die englische Band Echo and the Bunnymen von Paul Baskerville.